Du hörst die Aufgabe noch einmal. Dr. Hellmann, Sie waren schon mehrmals Gast in unserer Sendung Mensch und Gesundheit. Willkommen also auch heute bei uns. Guten Abend. Unser Thema heute ist der Schlaf. Wie wichtig ist der Schlaf für uns Menschen? Tja, wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass alle Menschen, vor allem aber Kinder und Jugendliche, genug Schlaf brauchen. Was bedeutet denn genug Schlaf? So genau kann man das nicht sagen. Bei jedem Menschen ist das anders. Kinder und Jugendliche brauchen aber auf jeden Fall mehr Schlaf als Erwachsene. Tatsächlich? Wie viel denn? Wissenschaftler glauben, dass 6 bis 8 Stunden Schlaf für Erwachsene genug sind. Kinder brauchen etwa 8 bis 10 Stunden, um gesund zu bleiben. Das sind ja ziemlich genaue Angaben. Und was passiert, wenn Kinder und Jugendliche nicht genug schlafen? Oft können sich dann die Jugendlichen in der Schule nicht konzentrieren oder haben Kopfschmerzen. Sie fühlen sich einfach schwach. Können Sie sagen, was wichtig für einen gesunden Schlaf ist? Wichtig ist, dass man immer zur gleichen Zeit schlafen geht und vor dem Schlafengehen nicht fernsieht oder Computerspiele macht. Gibt es auch konkrete Tipps, die das Schlafzimmer betreffen? Das Schlafzimmer muss vor allem recht groß sein, wie auch das Bett. Am wichtigsten ist aber, dass man bei geöffnetem Fenster schläft. Das Fenster nicht schließen. Okay, das ist nicht neu. Das kenne ich von meinen Großeltern. Das ist in der Tat einer der ältesten und nützlichsten Tipps für einen gesunden Schlaf. Dr. Hellmann, herzlichen Dank für das Interview. Bis nächste Woche mit dem Thema: Wie ernähren sich Jugendliche heute? Ende von Teil 4. Du hast jetzt 3 Minuten Zeit, um deine Ergebnisse auf den Antwortbogen zu übertragen. Ende des Hörverstehens. Test 10.